es, dass 34,5% von befragten Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren erschreckend rechtsextreme Einstellungsmomente erkennen ließen und auch ausländerfeindliche Haltungen zu erkennen geben. Das scheint ja dem dann doch etwas zu widersprechen. Und es hat sich auch gerade in Hoyerswerda gezeigt, dass Jugendliche stark in dieser Szene vertreten sind. Nun kann es natürlich sein, dass gerade Jugendliche dafür anfällig sind, vor allen Dingen eben in der ehemaligen DDR, weil sie auch jahrzehntelang unter einer Käseglocke gelebt haben, die elementarsten Menschenrechte nicht wahrnehmen konnten, nicht verreisen konnten, nicht Berührung hatten mit anderen Kulturen, mit Ausländern. Und da kann es natürlich vorkommen, dass so extreme Äußerungen und Vorfälle wie in Hoyerswerda sich mehren. Aber man muss sich natürlich dafür hüten, bei solchen Studien, die mit Skalierungen vorgehen, bestimmte Hypothesen äußern, jetzt zu meinen, es gebe ein sehr starkes rechtsextremistisches Potenzial. Wir sollten uns an den harten Fakten orientieren und da ist feststellbar, auch bei der Bundestagswahl am 2. Dezember, dass rechtsradikale Parteien in Ostdeutschland keine Chance hatten und auch bei unseren Sonntagsfragen, die wir ja regelmäßig durchführen, die Republikaner auch bei den Jüngeren keine besondere Sympathie besitzen. Also man muss sehr vorsichtig sein, das hat man ja auch mal in der Bundesrepublik versucht. Die Sino-Studie ist da noch im Gedächtnis, mit bestimmten Messmethoden zu sagen, es gebe ein sehr großes rechtsextremistisches Potenzial, auch in Westdeutschland. Damals sprach man von 13%. Aber diese Skala ist auch in der Wissenschaft sehr umstritten gewesen. Wo setzt man die Schnittstelle an zwischen Extremisten und Demokraten? Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage in der empirischen Sozialforschung. Das war Gunnar Sohn vom Allensbach-Institut. Dankeschön. Meine Damen und Herren, es war zumindest heute in Bonn in erster Linie ein Medienereignis, der Auftritt des früheren DDR-Devisenbeschaffers und Unterhändlers Schalk Golodkowski vor dem nach ihm benannten Untersuchungsausschuss des Bundestages. Vor allzu großen Erwartungen an die Aussagen geknüpft, wurde schon im Vorfeld gewarnt, dass sich kaum auf zu befürchtende Schweigsamkeit bei Schalk bezogen haben dürfte. Und so bekamen die Ausschussmitglieder und die massenhaft erschienenen Journalisten weitgehend den aus Fernsehauftritten bekannten Schalk zu hören und zu sehen. Peter Quay war auch dabei.